so viel hier draußen, was du nicht siehst. Ich reiß deine Augen auf und du siehst einen tiefen Atemzug aus meiner Stadt. Jeder macht, was er kann oder muss, um zu überleben. Aber dieser Druck, der sich aufbaut, Hass, der sich aufstaut, kennt leider kein Ventil. Viele von ihnen schwimmen mit der Fackel in der Hand durch die Dunkelheit der Nacht und nehmen sie aus Benzin. Betäuben ihre Sinne in dem weißen Rauch. Die Steine entkapseln, machen sie taub. Träumt der weiße Nasch und sich aus. Dann fliegt schnell mal eine Faust. Wegen einer Frau oder wegen einem Blick, einem falschen Wort oder wie du sprichst. Über andere zu reden, mach lieber nicht. Und am Ende kümmert man sich besser nur um sich. Sag mir, was bleibt dir, wenn du keine Parts in der Tasche oder vor deiner Tür einbrennst? Hast du eine Familie, was so eine Liebe? Na, dann bleibt nur der Respekt, Mann. Versteh mich nicht falsch, aber ist so. Unten hat man leider nix, also gib jedem seinen Respekt und man gibt ihn dir zurück. Ah. Alle wollen Respekt, aber selber keinen geben, denn niemand an dem Werk. Hört mal zu frech, macht es kick, kick, brrr. Und Schüsse sind echt und dann ist Krise. Es geht um Respekt, dann herrscht auch Frieden. Respekt muss man sich verdienen. Respekt heißt nicht zu kriechen, aber lass dein Ego nicht zu hoch fliegen. Hab Respekt. Hab Respekt. Hab Respekt. Hab Respekt. Hab Respekt. Und alles easy. Hab Respekt. Ohne Respekt auch keine Liebe. Soziale Medien, Pisser sagen Ausdrücke, bis wir sie nach Haus schicken. Halt deinen Arsch raus, bitte, wenn sich deine Suppe isst oder du musst austrinken. Leute kommen zu Liede, Leute kriegen nur Liebe. Doch manche Leute drehen auf und schieben nur Filme. Ist der Moment, wenn ich deinen Arsch unter meinen Schuhen finde. Zu viele Rapper haben Manusproblem aufgrund von einem chronischen Nasenproblem. Und gestern wart ihr noch die größten Feinde, die sich Mutter ficken. Heute ist alles okay. Es ist gar nichts okay, pack kein Warnhinweis auf deine arme CD. Denn vom Hören des Tonträgers kriegt man Ohrenkrebs, weil alles, was dort gesagt wird, ist fake. Mein Vater hat mir gesagt, schenk den Menschen ein Lächeln. Doch kommt sie unverschämt, dau ein Brett an Kopf. Denn sie lernen nur, wenn die Schläfe poppt. Kleines einmal eins, das auf Hurensohn auch ein Echo folgt. Und ein Player-Hater tropft den Teppich voll. Besser, du kommst mit Respekt. Alle wollen Respekt, aber selber keinen geben. Denn niemand an dem Werk hört mal zu frech. Macht es kick, kick, brrr. Und die Schüsse sind echt und dann ist Krise. Es geht um Respekt, dann herrscht auch Frieden. Respekt muss man sich verdienen. Respekt heißt nicht zu kriechen. Aber lass dein Ego nicht zu hoch fliegen. Hab Respekt. Hab Respekt. Hab Respekt.